Szene 1. Ah, Musik, Musik. Ja, das ist Musik. Oh, das ist moderne Musik. Bitte? Das ist moderne Musik. Und das? Das ist ein Wagen. Ein Volkswagen. Ein deutscher Wagen. Bitte? Ein deutscher Wagen. Und das? Das ist ein Chevrolet. Ein amerikanischer Wagen. Bitte? Amerikanisch. Bitte? Amerikanisch. A-E-I, Ameri, amerikanisch. Ein amerikanischer Wagen, bitte. Der Chevrolet ist ein amerikanischer Wagen. Bitte? Der Volkswagen ist ein deutscher Wagen. Bitte? Und der Toyota? Der Toyota ist ein japanischer Wagen. Bitte? Japanisch. A-A-I. Japanisch. Ein japanischer Wagen. Das? Das ist ein Autobus. Ein Autobus. Ei, au, o, u. Ein Autobus. Ein Bus. Ein deutscher Autobus. Erika, komm doch. Der Bus. Erika, der Autobus. Ja, das ist ein Bus. Das ist ein Autobus. Erika, da kommt die U-Bahn. Die U-Bahn kommt. Und das? Das ist eine U-Bahn. Eine U-Bahn. Das ist eine U-Bahn, bitte. Und das? Das ist ein Motorrad. Ein Motorrad. Ein deutsches Motorrad. Bitte? Ein Wagen. Ein deutscher Wagen. Eine U-Bahn. Eine deutsche U-Bahn. Ein Motorrad. Ein deutsches Motorrad. Hören Sie. Ist das ein Wagen? Ja, das ist. Ja, das ist ein Wagen. Bitte? Ist das ein Volkswagen? Ja, das ist. Ja, das ist ein Volkswagen. Bitte? Ist das ein Volkswagen? Nein. Nein, das ist kein Volkswagen. Ist das ein Chevrolet? Nein. Nein, das ist kein Chevrolet. Ist das eine U-Bahn? Hm, ja. Ja, das ist eine U-Bahn. Das ist keine U-Bahn. Bitte? Das ist eine Uhr. Eine Uhr. Eins, zwei, drei. Und das ist das Ende von Szene 1. Eine Pause von 5 Sekunden.